Damar gurila, damar darurat ale bute. Damar gurila, damar darurat ale bute. Bute, suatu ngol-ngolan rohamu nale bute. Mai mato nama nak surat ale bute. Mai mato nama nak surat ale bute. Iroge, doge, doge, dai iroge, doge, doge. Doge, doge, doge, dai, doge, doge, doge. Bute, ibu domu la kau apang wale bute. Usutai kot sau dotan wale bute. Musutai kot sau dotan wale bute. Iroge, iroge, iroge, dai iroge, iroge, iroge. Iroge, iroge, iroge, dai iroge, iroge, iroge. Doge, doge.